Rent a Baby. Babys konnten gebucht werden für eine Fernsehsendung. Das ist so neu nicht, tauchen kleine Kinder doch öfter mal in Filmen auf. Vermieten Eltern ihren Säugling an eine Fernsehstation, was ist dann daran anderes? Zum Beispiel, dass die süßen kleinen Jugendlichen überantwortet werden, die Erwachsensein üben sollen. Vier Paare mit je einem Säugling für 4 Tage, 7 Folgen lang. Man nennt es Doku-Soap und konnte gestern den ersten Teil bei RTL sehen. Muss man sich darüber aufregen, wie geschehen, Land auf, Land ab, vorher schon? Oder ist das Heuchelei? Vor allem, wenn man inzwischen weiß, dass die Eltern fast immer dabei gewesen sein sollen, als gedreht wurde. Am Telefon ist der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler, der sich die Sendung gestern Abend angesehen hat. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Duwak. Haben Sie sich unterhalten gefühlt? Ich muss sagen, es war furchtbar langatmig, langweilig, künstlich, oft auch absurd. Ich glaube, es war schlechtes Fernsehen, aber in der Form sehr weich gespült. Also natürlich wurden die Babys, die ja kaum vorkamen, erst am Ende dieser Doppelfolge kaum irgendwie gequält. Man sah keine Situationen, in denen sie hätten Schaden nehmen können. Dennoch glaube ich, dass die Kritik nicht umsonst war. Wir müssen über sowas diskutieren, weil die Versuchsanordnung generell zynisch ist. Welche Kritik meinen Sie denn, Herr Gäbler? Ich meine die Kritik erstens an den Machern einer solchen Sendung, die ja anders operiert haben, die immer insinuiert haben, dass dort Eltern für eine lange Zeit, nämlich für 4 volle Tage, gegenüber in der Regel überforderten Teenagern ihr Babys denen ausgehändigt haben. Es hieß wörtlich bei denen, dann überlassen 4 Familien den Teenagern das Schönste, was sie besitzen, ihre Babys. Das heißt, auch Sie, Herr Gäbler, entrüsten sich moralisch über die Skrupellosigkeit von Fernsehproduzenten, Sendern und Eltern? Nein, nicht. Ich bin nicht entrüstet über die Skrupellosigkeit, aber ich finde, man muss gucken, was bewirtschaftet wird. Und hier ist ein Bewirtschaften jugendlicher Überforderung und ein Ausnutzen der Bereitschaft bestimmter Eltern für, wie es so schön heißt, eine geringe Gebühr, ihre Kinder auszuleihen für eine Inszenierung, die etwas vorführt, was eins deutlich macht. Reality-TV, was es ja sein soll, hat mit Realität auf jeden Fall überhaupt nichts zu tun. Und außerdem war es ja ein großer Schwindel im Grunde, wenn die Eltern ständig dabei waren. Alle Argumente, die RTL ins Feld führte gegen die Kritiker, lauten im Grunde genommen so, wir tun doch nur so, als ob. Es ist ja gar nicht so. Wenn wir dort zeigen, wie die Kinder zu Bett gebracht werden, war es in Wirklichkeit so, die Mutter hat darauf bestanden, dass ihr Sohn Lasse überhaupt nicht bei diesen Probepaaren, diesen jungen Teenagern übernachtet, sondern sofort zu ihr genommen wird. Wenn insinuiert wird, 4 Tage müssen die sich rund um die Uhr um das Baby kümmern. Nein, es war ja gar nicht so. Die Dreharbeiten haben sich über einen langen Zeitraum hingezogen. Wir schneiden das so zusammen, als sei es eine Abfolge von Tagen. Die Babys wurden immer nur für Stunden diesen Probanden überlassen. Also in Wirklichkeit ein großer Schwindel. Wenn man das sozusagen als Quintessenz des Ganzen hätte, dass das vielen bewusst wäre, wäre ja schon ein bisschen was gewonnen. Also hat RTL einen riesen RTL-Coup gelandet. Viele sind drauf reingefallen. Tja, Pech gehabt. Ja, es werden bewirtschaftet immer 2 Pole von dieser Art Fernsehen. Ich glaube, Sensation und Sentimentalität. Die Sensation, das angebliche Spiel mit der Gefahr wird aufgelöst zugunsten der Sentimentalität. Hier gelingt aber beides nicht so richtig. Die Sensation will nicht richtig rüberkommen und so richtig sentimental ist es auch nicht, weil wir letztlich doch die Entblößung von diesen Teenagern, die ja angeblich lernen sollen, erwachsen zu werden, weswegen später dann noch Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche zu ihnen in so eine Art künstlich kreierten Haushalt einziehen. Das ist eigentlich auch nicht das, was wir aus solchen sogenannten Coaching-TV-Formaten kennen, dass man auf eine bestimmte Schicht guckt, den Abstand misst, gelegentlich etwas Schadenfreude hat. Diese Simulation einer Lebensertüchtigung, finde ich, gelingt hier kaum. Und dennoch bleibe ich dabei, mit Tieren hätte RTL so etwas gar nicht erst zu inszenieren begonnen. Herr Gäbler, es ist natürlich auch so, RTL hat ein Thema aufgegriffen und hat es ja in der Sendung auch immer wieder gesagt, was Jugendliche bewegt. Ja. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Immerhin tut der Sender das, andere tun es eher nicht. Vielleicht haben ja, ich kenne die Quoten nicht, vielleicht hat das Ganze ja auch viele Jugendliche erreicht. Ja, nur hier ist es so, dass in diesem Feld Teenager-Schwangerschaft wirklich sehr viel getan wird. In Schulen wird gearbeitet mit diesen Dummy-Puppen, die programmiert sind auf bestimmte Bedürfnisse und Schreien, fast in jedem Ort. Anlässlich dieser RTL-Sendung konnten Sie fast in jeder Lokalzeitung etwas lesen darüber, wie Schülerinnen und Schüler mit diesem Problem konfrontiert werden. Hier haben wir nicht so offensichtlich wie etwa bei der Erziehung oder wie bei Schuldensituationen, wo es ja auch solche TV-Formate gibt, ein soziales Problem. Man muss auch sagen, diese vorgeführten, Probandenpaare, die ja sehr jung waren, zwischen 16 und 19 und angeblich beseelt von einem Kinderwunsch, der war nie so ausgeprägt, dass die etwa bei dieser Simulation aufgehört hätten zu rauchen, wenn diese Babys, Babypuppen oder sonst wer da sind. Ich glaube, hier funktioniert das Messen des sozialen Abstands, was normalerweise für diese Coaching-Formate typisch ist, was auch eine Beruhigung der vom sozialen Abstieg Bedrohten ist. Den anderen da, die das Fernsehen mir zeigt, geht es viel schlimmer. Nicht so richtig, aber dennoch werden diese Kinder doch in einer Überforderung gezeigt, die auch ein bisschen was von Obszönität hat. Entschuldigung, Herr Gebler, es ist im Vorfeld ja davor gewarnt worden, die Babys könnten missbraucht werden. Ist es nicht eher so, dass die Jugendlichen hier missbraucht wurden, nämlich komplett überfordert? Ja, also es ist eine furchtbare Entblößung, weil diese Kinder auch so jung sind, mag sich auch nicht irgendwie eine Art Schadenfreude, auf die der Sender vielleicht spekuliert hat, einstellen. Wenn die stundenlang knobeln, was denn wohl ein Drittel von 210 Milliliter ist, die sie brauchen. In einer anderen Folge werden wir noch sehen, dass sie nicht in der Lage sind, einen Brei im Wasserbad zu erwärmen, weil ihnen dies völlig fremd ist. Mal versuchen sie ein Baby Ravioli zu geben, das will es dann natürlich nicht. Das ist alles Selbstentblößung dieser Leute. Also es gibt drei Beteiligte, die alle Verantwortung haben. Das sind die inszenierenden Sender. Das sind die Zuschauer, die möglicherweise sowas doch genießen. Ich glaube, dazu ist es aber zu künstlich und zu langweilig inszeniert. Und vor allen Dingen natürlich die Eltern. Denn das ist vielleicht ein bisschen wie beim kaukasischen Kreidekreis. Das Experiment soll angeblich um Teenager-Schwangerschaften gehen. Für mich ist der Clou des Ganzen, was sind Menschen zu tun bereit, wenn das Fernsehen ruft? Und es gibt offenbar Menschen, die sagen, wir stellen sogar unsere Kinder zur Verfügung. Punkt. Bernd Gebler, Medienwissenschaftler. Besten Dank fürs Gespräch. Ich danke.